herzlich willkommen zum Antcast Episode 227, diesmal, wenn der Fernseher brennt. Ganz genau. Und gleich komme ich zu einem Thema, was mir sehr auf der Zunge brennt. Ja, brennt. Ja. Fire TV endlich auch bei mir eingetroffen. Ja. Dazu auch passend das Update, was ich ja letztens schon gesagt habe. Display Mirroring, da werde ich jetzt auch nochmal drauf zu sprechen kommen. News ohne Ende. Ach, Wahnsinn, diese Woche. Ich musste sogar ein bisschen was rausnehmen, damit man das überhaupt noch hier reinbekommt. Ich versuche mich auch kurz zu halten. Ja, ich weiß, ich sag's jetzt jedes Mal. Letztens Mal war es ja eine Katastrophe. Der größte Uncast überhaupt, ne? Falls ihr es nicht gemerkt habt. Wahnsinn. Ja, und natürlich auch Community wieder aktiv diese Woche und eine ganz besondere App der Woche eigentlich. Hm? Hm? Abwarten. Ja. Leute, Fire TV ist bei mir eingetroffen, ja, viel früher als erwartet. Zuerst hat Amazon gesagt 2. Dezember und hat dann immer das Datum vorgezogen und jetzt letzten Mittwoch ist es, glaube ich, genau, Mittwoch war das, ist es bei mir, Entschuldigung, eingetroffen, das gute Teil. Und ja, sehr schön. Wunderbar, ganz toll, irre, ja, aber mit ein paar Einschränkungen. Also, was war erstmal positiv daran? Ich meine, ihr habt schon viele Erfahrungsberichte, vielleicht habt ihr auch selbst schon ein Fire TV, ja, habt ihr ja schon vieles gelesen, deswegen Kurzfassung im Prinzip. Das kleine Päckchen kam an, toll, also wenn man es so auf den Fotos sieht, ja, sieht es irgendwie ganz anders aus, irgendwie größer. Ja, und das Ding ist wirklich winzig klein. Passt eigentlich überall hin. Perfekt. Ich habe gleich einen schönen Platz gefunden. HDMI-Kabel ran, Ethernet-Kabel natürlich dran. Mit Wi-Fi fange ich da jetzt gar nicht an. Die Einrichtung, wie gesagt, extrem einfach bei Amazon. Wie erwartet, war bereits der Account drauf. Das Einzige, was gemacht werden musste am Anfang, ist natürlich ein Software-Update. Übrigens gab es auch ein Software-Update von der Fernbedienung. Das ist mir gar nicht angezeigt worden. Das musste ich in den Settings erst, das habe ich mehr oder minder aus Zufall entdeckt, bei den Einstellungen für den Controller für die Fernbedienung. Und da gibt es ein Update für die Fernbedienung. Und in der Tat kann die Fernbedienung, die Firmware, hier geupdatet werden. Das ist relativ überraschend, kam das für mich. Ja, unglaublich. Aber ich finde es schön, das bedeutet auch, dass selbst die Fernbedienung eventuell dann ja in der Zukunft aufgewertet werden kann, softwaremäßig. Interessant. Weiß zwar jetzt noch nicht, was man da machen könnte, aber egal. Ja, also, ausgepackt, Entschuldigung, ich habe zu scharfes Chili gegessen vor der Sendung. ja, also, ausgepackt, angeschlossen, losgelegt. Alles wunderbar. Dann kamen ein paar Sachen, wo mich verwundert haben. Zum Beispiel, dass YouTube nicht drauf ist. Ich habe doch mal Werbung gesehen mit einem großen YouTube-Symbol. Und auf der Packung war seltsamerweise kein YouTube-Symbol mehr drauf. Da habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht. Geh in den App Store, finde eine YouTube-App und die ist nicht kompatibel mit Fire TV. Das wurde auch gesagt, ich habe das probiert zu installieren, hieß es, ist mit der Version des Fire TV nicht kompatibel. Und war auch keine offizielle YouTube-App, sowieso nicht. Und damit ist natürlich ein besonderer Dienst, den ich gerne auf dem Fire TV hätte, nicht verfügbar. YouTube. Das wäre schon ziemlich wichtig gewesen, meiner Meinung nach. Und da muss ich auch ganz klar, Amazon, da werde ich auch noch an den Support schreiben, definitiv, weil YouTube möchte ich schon haben. Ja, weil das ist, da muss ich doch wieder öfters mal die PS3 anschalten. Ja. Aber das war übrigens ein Hauptgrund, ja. Ich habe bisher ja das Amazon Instant Video, das Prime, gesehen über die PS3. Da musste ich natürlich immer die ganze Spielekonsole anschalten und ja, die verbraucht schon ein bisschen Saft auch und ist ein bisschen umständlich und auch laut wegen den Lüfter und so. Und das Fire TV hat ja keine Lüfter, ist also schnurrt so vor sich hin, hört man nichts davon. Und das macht richtig Spaß, damit zu schauen. Und die PlayStation muss nicht abgenutzt werden. Ja, habe ich sowieso immer Bedenken darüber. Hab da schon zu meiner Erfahrung gemacht mit den PlayStations. Ja, also funktioniert alles wunderbar, kein Problem. Digitalausgang für einen Receiver, optischer Digitalausgang ist ebenfalls vorhanden. Alles schön. Dann gucke ich mir aber mal an, die Einstellungen, ja, stehen auf Auto, was das TV betrifft, ist ja klar. Ist auch gut so, denn ich hätte niemals gedacht, dass das Fire TV den 1080p-Modus meines TV-Gerätes nicht erkennt. Also kein Gerät hat jemals Probleme gehabt mit meinem TV-Gerät hier an 1080p Standard zu erkennen. Also deswegen war mir das vollkommen unbegreiflich. Und es verwundert mich bis heute noch. Ich werde auch mal bei Gelegenheit ein neues Kabel ausprobieren. Das wird aber wahrscheinlich nicht daran liegen. Ist schon seltsam. Aber ich habe ein Standard 1080p TV und kann aber nur mit 720p Auflösung schauen. Ja? Also bei der PlayStation 3 kann ich natürlich mit 1080p Auflösung schauen. Auch das Amazon Entschuldigung, das Amazon Instant Video. So, also das war etwas, was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Zum Glück bin ich ja nicht so der HD-Fanatiker, also mir ist es im Prinzip zwar wurscht, aber trotzdem hätte ich es gern, wenn es normal möglich wäre. Dann muss ich also auch nochmal da den Support anfunken. Deswegen, ihr seht, ein bisschen was hat man schon zu tun. Ne? Ja. Die Bluetooth Fire TV Remote gefällt mir sehr, sehr gut. Endlich muss ich nicht mehr rumzielen, ja, oder einen PlayStation 3 Controller hier vor mir rumwurschteln, sondern ich kann hier ganz einfach von überall her, sogar vom Zimmer nebendran, wenn es sinnvoll macht, ja. Sehr sinnvoll, ja. Immerhin, ja, die Spracherkennung ist okay, also wenn ihr mal, also wenn ihr Andromeda-Fan seid, ja, die Serie Andromeda, dann probiert das mal. Da wird alles mögliche Abenteuerliche gesagt. Also ich habe 10-mal Andromeda reinsprechen müssen, bevor er mir Andromeda gezeigt hat. Und bis dahin wäre ich schon längst über ihre Serien dahin gekommen. Egal. Mit anderen Sachen klappt es eigentlich ganz gut soweit. Also man kann durchaus was mit anfangen mit dieser Sprachkennung, vor allem wenn man eben was Neues sucht und will das nicht eintippen. Und dann kann man einfach zum Beispiel den Titel, aber auch den Regisseur oder auch Schauspieler teilweise einfach einsprechen sozusagen. Schon wird da das entsprechende angezeigt. Finde ich ganz okay. Aber, nix aber eigentlich. Ha, ja, genau, der Game Controller, den habe ich ja nicht mitbestellt. Und ja, ob ich das machen wird, das wird sich noch zeigen in Zukunft. Auf jeden Fall gibt es einige Spiele, die man auch mit dem normalen Controller, also mit der Bluetooth-Fernbedienung hier spielen kann. Schön, ja, finde ich auch cool. In dem Gerät arbeitet ein Quad-Core-Prozessor, von daher ist genug Power vorhanden für die Games. Das ist ein kleiner Vorteil, finde ich. Also das ist nicht ganz an der unteren Ende der Spezifikationskante und das ist schon mal nicht schlecht. So laufen dann auch einige Spiele drauf. Ja, also lohnt sich der Kauf? Für mich hat es auf jeden Fall gelohnt, weil ich ja auch damals das als Fire TV-Kunde, Entschuldigung, als Amazon Instant Video-Kunde bestellter Prime-Kunde und da hat es mich nur 49 Euro gekostet. Auch für 99 Euro würde ich mal sagen, kann man da nichts falsch machen. Ist schnell das Teil. Flüssig, flüssiger als die PS3, geht schneller als die PS3 hier, mir was anzusehen, ja. Das Teil ist eigentlich immer im Standby. Man kann es auch noch nicht mal ausschalten oder in den Standby schicken. Das Teil ist einfach an. Nach einer halben Stunde geht es in den Ruhemodus, ja. Wenn man dann irgendeine Taste an der Fernbedienung drückt, dann startet das Teil sofort wieder hoch und ist sofort wieder verfügbar, ja. Ich habe das natürlich so angeschlossen, dass es per Steckdosenleiste ausschalten kann. Das ist auch kein Nachteil. Es wird auch im Video empfohlen. Wenn man das also längere Zeit nicht benutzt, dann kann man einfach hinten den Netzadapter ziehen. Ja, also das heißt wirklich einen Stecker rausziehen Und ja, das ist mir natürlich, das ist natürlich nicht gut. Ja. Da hätte ich mir ein kleiner Schalter an und aus doch gewünscht. Aber okay, so habe ich dann einen Ausschalter ja an meiner Steckdosenleiste sowieso dran. Von daher auch das kein großes Problem für mich. Ja, so sieht das Teil, so sieht's also mit dem Teil aus. Wie gesagt, YouTube ist für die Zukunft ein absolutes Muss. Da hat Amazon gewaltig gepennt. Ich kenne den Hintergrund natürlich nicht, aber das ist der falsche Weg, wenn man Google für irgendwas bestrafen will, denn damit bestraft man eigentlich sich selbst und die Kunden, weil das will ich schon haben bei einem Fire TV. Schön ist das Angebot der anderen Apps. ARD, Mediathek, ZDF Mediathek, Arte, ja, alles vertreten. Über verschiedene Drittanbieter gibt es auch Zugriffe auf laufende TV-Programme. Über Zattoo kann man beispielsweise da gut TV schauen, also über das Fire TV Wahnsinn. Ja, es gibt also sehr viele Möglichkeiten. Auch Sport1 hat zum Beispiel ein spezielle App dafür, um aufs Programm zuzugreifen. Netflix ist auch schon vorhanden. Also da tut sich auf jeden Fall was. Und ja. Manche Angebote muss man aufpassen, da ist mehr Werbung als Inhalt, ja, also aber das sieht man ja dann. Spotify übrigens auch wieder bei. Diese habe ich jetzt noch nicht gesehen, fehlt leider offenbar. Schade, schade. Aber naja, was soll's? Wird bestimmt noch kommen. TuneIn Radio ist natürlich auch vertreten, das freut mich sehr. Auch da muss ich dann die PS3 nicht mehr dafür anschalten, um Internetradio zu hören, hier bei mir im Wohnzimmer. Das macht auch Laune. Also insgesamt ist es richtig schön. Wie gesagt, das mit dem 720p Erkennung, dass er die 1080p Auflösung nicht erkennt, das finde ich ein bisschen blöd. Und das fehlende YouTube ist natürlich auch nicht so toll. Ja. Aber ansonsten durchaus okay. Das Screen Mirroring, das kam ja mit dem letzten Update und ich muss sagen, das ist sehr, sehr fantastisch. Ich habe zwar am Anfang erstmal gerätselt, aber dann ging es eigentlich doch recht gut. Man startet also diese Funktion auf dem Fire TV zuerst. Ja, das ist verborgen in der Einstellungen, dann Anzeige ist es, glaube ich. Und dort kann man dann eben auswählen, dass man von einem Gastgerät aus den Bildschirm angezeigt bekommt auf dem TV. Und genau das habe ich auch dann getan. Und ja, hat wunderbar funktioniert eigentlich soweit. Nachdem ich das dann im Tablet hier angeschaltet habe, KitKat 4.2, genau. Und dann, ja, konnte ich loslegen und konnte alles, was eben auf dem Bildschirm, auf dem Tablet zu sehen ist, auch am TV sehen. Damit hätte ich natürlich die Möglichkeit, YouTube am TV zu schauen, aber ist klar, ist natürlich viel zu umständlich. Das will ich dann schon komfortabel über das Fire TV direkt machen. Ja, ansonsten, wie gesagt, Wahnsinn. Spiele, auch hochauflösende Spiele, die richtig Power brauchen, haben das hier geschafft. Ich weiß nicht, wem ich das zu verdanken habe, der Technologie an sich oder dem schnellen Tablet, das immer noch ein paar Reserven hat mit dem Octa-Core-Prozessor. Auf jeden Fall war ich überrascht auch, wie flüssig das läuft. Kann man durchaus nutzen, vernünftig. Auf jeden Fall super toll, um auch mal Bilder anzuzeigen auf dem großen Screen, ja, wobei das auch mit dem Fire TV geht. Wenn man die Amazon Cloud benutzt für die Bilder, dann kann man das auch direkt übers Fire TV machen ohne ein Tablet. Aber obwohl das auch kein Kindle Tablet ist, Kindle Fire, muss ich sagen, hat das ganz, ganz toll geklappt und das ist eine wirkliche Zusatzfunktion, die sich hier perfekt nutzen lässt, ja, zumal das auch noch von verschiedenen Geräten funktioniert, also auch wer zum Beispiel Handy und Tablet hat, ja, oder jemand hat, der eben da herkommt und dann seine Inhalte spiegeln will, ab KitKat ist das offenbar kein Problem. Ich konnte es jetzt zwar nur mit einem Gerät bisher probieren, nächste Woche probiere ich es nochmal mit dem Nexus 4, glaube aber, das ist überhaupt kein Problem, dass es da auch funktioniert. Und das ist richtig toll. Und man kann damit auch was anfangen. Ja. Sehr schön. Gut, gut. Ja, dann gehe ich mal gleich weiter. Ich habe ja gesagt, ich muss mich ein bisschen ranhalten. YouTube hat jetzt übrigens mit dem Abo für Musik in den USA begonnen. Tatsächlich, der sogenannte Music Key ist Realität geworden. Zurzeit ist es allerdings noch eine Beta-Version, wo man auch, soweit ich das sehe, ein Invite braucht dafür. Invite-Only-Beta, genau. Auch 6 Länder in Europa sind dabei, Deutschland natürlich nicht, das war ja klar, ne? Wer hätte das auch erträumt, ja, nach dem GEMA-Hickhack. 7,99 Dollar, Entschuldigung, bei uns wird es natürlich 7,99 Euro sein, ist ja ganz klar. Also 7,99 Dollar pro Monat wird es danach kosten, wenn das also in den Regelbetrieb übergeht. Und Google Play Music All Access Kunden, die bekommen für die Beta-Version sogar den Key kostenlos, den Music Key kostenlos erstmal. Ja, wer also das schon hat. Der Name Google Play Music All Access wird wohl verschwinden. Und das Ganze wird eben in Music Key übergehen, so wie ich das schon vor geraumer Zeit berichtet habe. Allerdings ist noch nicht klar, was dann mit der Play Music App passiert. Wie wird's da eingebunden? Wie ist es dann überhaupt mit dem Zugang der Musik? Spekulativ sage ich mal, Music Key wird einfach heißen, also man kriegt die Musik über die Google Play Music App ganz normal eben als Musik ohne Video. Ja, zumindest zum Teil, da gab es ja auch, glaube ich, Änderungen mittlerweile, ja, dass man auch dort Videos sehen kann, aber okay, das lasse ich jetzt mal außen vor. Und auf YouTube kann man mit demselben Music Key dann eben auch die Videos anschauen und da genießen, ohne Werbung. Ja, das ist natürlich dann auch ein Versprechen, keine Werbung mehr, stattdessen muss man ja auch zahlen. Ne? Gut. Die YouTube-App hat sich in dem Zuge dann auch gleich ein bisschen geändert, denn da taucht nämlich auch, zumindest wenn man es auf Englisch stehen hat, ein Music-Tab auf dem Android-Gerät. Und dort sind natürlich momentan bei mir nur Playlisten drin, Vorschläge von Google auf Basis von der Musik, was natürlich bei mir nicht groß der Fall ist, ja. Bei Play Music, ja. Tja, ist halt so, ne? Einmal aus dem Googleverse raus, da sind auch die anderen Apps, die dann auf einmal kommen, nicht mehr so wertvoll wie vielleicht für jemand, der dann hier komplett alle seine Musik auf Google Play Music hat und vielleicht auch noch diesen All Access mit benutzt. Von daher sind natürlich die Vorschläge äußerst begrenzt. Aber auf jeden Fall werden mir Playlisten vorgeschlagen auf YouTube anhand von den Sachen, die ich auf YouTube angeschaut habe. Ha, da ist bei mir natürlich jede Menge Nightcore-Videos dabei, ja. Auf jeden Fall. Komischerweise tauchten auch Vorschläge ein paar Mal auf. Also bei mir ist zum Beispiel 5-mal God is a Girl in dieser Playlist, ja. Dabei ist natürlich die City Hunter Version von God is a Girl viel besser als die Nightcore Version, aber okay, das lassen wir mal. Ja. Gut, wie auch immer, ich muss sagen, das ging ja jetzt dann doch endlich mal voran. Ja, der kostenlose Zugang für in der Beta für Play Music All Access Kunden, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und das deutet eben auch darauf hin, dass es dann im Endeffekt sein wird 7,99. Und dann kann man eben alles damit machen. Theoretisch, muss ich natürlich sagen, kann es auch passieren, dass man 9,99 für All Access zahlen muss und 7,99 für das YouTube. Das Ganze heißt aber dann eben Music Key und man kann dann eben auswählen, Musik unterwegs mit dem Handy plus Video oder nur das und das, möglicherweise. Oder es hat deswegen so lange gedauert, weil Google sich einigen musste mit den Anbietern, dass man sowohl YouTube als auch All Access jetzt für 7,99 Dollar bekommt. Das wäre ja mal wirklich der Hammer. Das muss man schon sagen. Aber durchaus möglich. Aber deswegen hat eben auch Deutschland ein großes Problem. Wenn die GEMA auf ihren Forderungen beharrt, ist sowas natürlich nicht möglich. Ja. Also, aber es könnte natürlich auch sein, dass da ein Schlupfloch drin ist, denn All Access gibt's ja auch in Deutschland für 9,99. So ist es ja nicht. Also, ihr seht, wo das Problem ist, und deswegen kann ich sagen, wir müssen uns hier noch etwas gedulden, denke ich. So schnell wird es nicht gehen. Da bin ich mir fast sicher. Diesmal kann ich auch den Schuldigen gleich ausmachen. Es ist nicht Google. Ich glaube, Google würde gern das alles auch in Deutschland machen. Das haben sie gezeigt, dass sie Europa nicht vergessen, weil ja eben gleich ein paar europäischen Länder mit dabei sind, ja, die eben da etwas besser sich verständigen können mit Google. Sind ja nicht alle so engstirnig wie die GEMA. So ist das. Ja, dann etwas, was Google die Woche über gemacht hat, wo ich wirklich schon den Kopf nur schütteln kann. Es hat sich aber auch schon abgezeichnet, deswegen hatte ich mich auch schon vorher mal entrüstet. Deswegen, eine neue Messenger-App ist aufgetaucht im Material Design Standard, ihr habt richtig gehört. Das ist kein direktes Update zu der bestehenden, sondern wenn ihr in den Play Store geht und nach der Google Messenger-App sucht, einfach Messenger eingeben, da findet ihr die dann werdet ihr erstaunt sein, dass es eine ganz neue Messaging-App gibt. Das ist allerdings nur für SMS und MMS-Funktionen bietet. Ihr habt richtig gehört. Was lange gedauert hat, bis es zusammengewachsen ist und jeder gedacht hat, okay, die Messaging-App in Android wird verschwinden, wird jetzt wieder für Lollipop und auch für die anderen Systeme, ich weiß nicht, ich glaube ab 4.1 wird es funktionieren, genau, gibt es jetzt wieder die Abtrennung. Zusätzlich kann man eben SMS, MMS und damit auch als Funktion Audio-Kurznachrichten verschicken. Das funktioniert dann meiner Meinung nach über MMS ganz normal. Warum? Warum, warum, warum, warum? Google, was ist denn los? Unified Messaging geht anders, ganz anders. Jetzt haben wir totale Splittung wieder, ja? Was soll denn das? Ach, das ist doch ein großer. Ich finde, das ist ein riesengroßer Mist. Stattdessen hätte ich mir gewünscht, dass die Hangouts-App weiter ausgebaut wird, deutlich verbessert wird, zum Beispiel auch Sprachnachrichten verschickt werden kann, wie das jetzt auch bei der Konkurrenz der Fall ist. Ja? Ich finde es absolut unmöglich. Ich kann mir allerdings auch den Hintergrund vorstellen, warum das gemacht wird. Nur, das ist keine Entschuldigung meiner Meinung nach, sondern das ist ein Marketingproblem. Das hätte man sicherlich auch marketingtechnisch anders lösen können. Das Problem wird sein, oder der Grund wird sein, weil ja Google in die sogenannten Emerging Markets, ja, also diese kommenden Märkte drängen will, ja, Indien beispielsweise, und andere Märkte, wo, sagen wir mal, die Technik zwar vorhanden ist, aber immer noch die Infrastruktur etwas schlechter ist. Und somit wird eben, ja, zum Beispiel in Indien SMS ist absolut unschlagbar im Moment noch. Ja? Obwohl es Hike beispielsweise gibt, was ja auch aus Indien kommt. Ja? Aber viele Leute sind eben hier noch per SMS erreichbar. Und wer hier einen Fuß fassen will, darf dann eben nicht die Millionen von reinen SMS-Nutzern einfach ausgrenzen. Und wenn dann jemand so ein Handy kauft und findet nur Hangouts drauf, klar, dann wird er erstmal grübeln. Ich will doch aber nur eine SMS schreiben. Ja, weil derjenige hat ja gar kein Smartphone oder kein Hangouts, irgendwas. Ja? Aber wie gesagt, das ist ein Marketingproblem. Jetzt bringt man natürlich diese spezielle App da raus, um auch diesen Märkten dann eben eine hochmoderne Messaging-App für SMS und MMS zu geben. Damit werden die Leute dann durchaus zufrieden sein. Aber eben von dem Standpunkt aus gesehen, dass es eigentlich total verwirrend ist und jetzt eigentlich prinzipiell eigentlich drei Apps bei Android vorhanden sind, mit dem man SMS schreiben kann. Also Google Apps, wohlgemerkt, ja. Das ist einfach nicht tragbar, finde ich. Das ist redundant. Es ist einfach nicht gut. Ja. Das ist total verwirrend. Man kann also Hangouts haben, Die normale SMS, also die normale Messaging-App für SMS und die neue der neue Messenger für SMS und MMS. Und die kann man also alle haben. Man kann natürlich sagen, okay, hier die Messaging-App soll über Hangouts gehen. Ja, und dann ist eine schon mal weg. Bleibt der Messenger jetzt noch. Also, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein. Also das ist ein falsches Zeichen auch an den Markt, finde ich. Und Google sollte lieber mal gucken, dass sie Hangouts so weit machen, so weit anpassen, dass es auch automatisch geht. Ich weiß nicht, vielleicht hat Google Angst vor den Datenschützern, aber man könnte aus Hangouts durchaus ein automatisches System machen, bei dem man noch nicht mal ein Passwort braucht, ja, und das eben auch die Bekannte anhand der Kontaktlisten erkennt. So wie es zum Beispiel WhatsApp macht, ja, wo man dann einfach Hangouts aufruft und alle Kontakte mit einer entsprechenden Telefonnummer sind vorhanden. Und falls die dann eben auch Hangouts aktiviert haben, schickt man Hangout-Nachrichten und falls nicht, gibt es eine SMS. Natürlich mit vorheriger Warnung, ist ja klar. Das könnte man machen. Das haben alle Erwartungen und entsprechend negativ ist auch die Berichterstattung in fast allen Seiten, auf fast allen Seiten ausgefallen. Unverständnis auf ganzer Linie und marketingtechnisch ist das jetzt ein absolutes Desaster, was die was Messaging-Dienste betrifft. Damit ist Hangouts wieder ein Stück entwertet worden und die Verwirrung ist jetzt eigentlich komplett. Ja, unglaublich. Ja, weil wir schon von Lollipop gerade gesprochen haben, für das LG G3 ist das jetzt unterwegs zu den Benutzern, wird also schon ausgeliefert, ja, können also die Leute schon bekommen. Damit ist LG wirklich extrem schnell. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich die schnellsten waren, ja, weil die irgendwie hat LG das gesagt, noch sie sind die ersten, inklusive Nexus-Geräten, die das ausliefern, ja, das Lollipop. Ausgeklammert wohl das Nexus 6. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber die Nexus-Besitzer kommen jetzt auch, haben jetzt auch Grund zur Freude, denn auch sie bekommen jetzt den offiziellen Release von Android 5.0 Lollipop direkt aufs Gerät geschickt. Momentan ist es das Nexus 5 und das Nexus 7, das das Update gleich bekommt. Das Nexus 4 kommt auch, allerdings dauert es noch ein klein wenig, wird also jetzt noch nicht zeitgleich mit denen ausgeliefert, aber es wird wohl nicht mehr lang dauern, nur noch wenige Wochen soll das eben dauern, bevor hier auch auf dem Nexus 4 die Auslieferung von Lollipop Android 5.0 startet. Also Freude, Freude, juhu, ja, schön. Freude dürft's auch bei dem Chrome-Team geben, beim ChromeOS-Team, denn die Chromebooks sind einfach nicht tot zu kriegen. Was hat die Presse denn gesagt? Was hat Microsoft sich angestrengt, Chromebooks zu diskreditieren? Wo sie nur konnten, haben alle Chromebooks schlecht gemacht. Ja? Und was ist es? Die Verkäufe sind äußerst gut. Bei Amazon sind die Chromebooks des Öfteren lange, je nachdem, wenn ein neues Modell kommt, lange für auf der Hitliste drauf. Ja, Amazon ist das sogar lange Zeit der meistgekaufte Notebook, wenn man das so einordnen will, gewesen. Ja, also es funktioniert ja mit diesen Chromebooks, allen Unkenrufen zum Trotz. Das spezielle Cloud-Gerät, sage ich mal, hat eben auch viele Fans und ist im Bildungssektor schon ziemlich weit verbreitet in den USA. 78% sind hier in den USA vom Chromebook-Markt. Das ist natürlich auch bezeichnend. Bei uns hat man also eventuell weniger Vertrauen darauf, aber auch wieder in diesen Emerging Markets, in Indien beispielsweise, wird erwartet, dass die Chromebooks genauso einschlagen, noch besser sogar als in den USA. Denn der Chromebook ist eben ein super einfaches Gerät, um ins Internet zu gehen. Das ist sicher, sicherer als jeder PC oder Mac, muss man ganz klar sagen, weil es eben auch weniger gibt, wo angegriffen werden kann. Ja? Und wenn dann eben jemand ein günstiges, gutes, eine günstige, gute Möglichkeit will, im Internet vollwertig zu surfen und seine Dokumente zu bearbeiten, beispielsweise, ja, über Drive und so, dann ist der Chromebook natürlich eines der unschlagbarsten Geräte überhaupt auf dem Markt, ja, unschlagbar. Unschlagbarsten gibt's gar nicht, ja, entweder ist man unschlagbar oder nicht. Also ist unschlagbar, finde ich, in diesem Bereich, zu diesem Preis, auf jeden Fall, ja, und die Kritiker haben natürlich recht, wenn sie sagen, ja Moment mal, dann kann ich mir auch ein günstiger Notebook kaufen, mach Linux drauf und dann kann ich viel mehr damit anfangen und es ist sogar noch günstiger. Ja, absolut 100%. Richtig. Nur, die Leute, sage ich mal, die mit einem Chromebook direkt angesprochen werden, die werden den Teufel tun, Linux auf einem irgendwelchen Laptop zu installieren. Ja, die wollen das Ding auspacken und im Internet surfen. Bumm. So wie beim Fire TV, schließt das Teil an und es funktioniert. Ja, muss nur eine Erkennung eingeben, kein Passwort, gar nichts. Ja, so sieht es aus. Und genauso so einfach, natürlich muss man einen Google-Account eingeben und dann funktioniert das Teil, dann hat man es und dann ist man zufrieden. Ja, das ist absolut ein Vorteil. Ja, auch sogar gegenüber den Tablets, muss ich sagen, hat den Chromebook von der Einfachheit her absolut die Nase vorne. Ich habe das schon gesehen, da hat jemand sich beschwatzen lassen, statt ein Chromebook dann ein Android-Tablet zu kaufen, weil da kann man ja so viel mehr damit machen. Hat überhaupt nicht geklappt. Die Webseiten werden natürlich nicht immer 100% korrekt angezeigt im mobilen Browser. Und die Bedienung ist eben auch für Leute, die eben nur ins Internet wollen, viel zu kompliziert. Das sind so viele Schritte zu beachten, ja, Updates und so weiter, die es da gibt, Meldungen, oh, Google-Accounts und alles mögliche. Das ist alles nix, ja, für Leute, die einfach nur ins Internet wollen. Ich will doch einfach nur surfen, ja. So, bumm. Auspacken, Google-Account, fertig. Los geht's, ja. Updates, wird nichts mehr benachrichtigt, das läuft einfach im Hintergrund, da kriegt niemand was mit, niemand merkt was davon und man hat immer ein aktuelles System, immer ein sicheres System, alles perfekt. Das ist eben mal die Magie des Chromebooks. Und genau das ist ja auch das gewesen, was die Kritiker einfach nicht verstanden haben. Ja? Wer mehr will, wer seinen Laptop mit Linux drauf hat, so wie ich, der braucht kein Chromebook. Aber der ist auch nicht der Kunde für Chromebook. Und sind wir mal ehrlich, wer wirklich gedacht hat, dass die Leute, die einfach nur surfen wollen, in der Minderzahl sind und die Leute, die stattdessen sagen, naja gut, Linux drauf und dann funktioniert's, der war wirklich ein bisschen blauäugig. Natürlich gibt's mehr Leute, die Schwierigkeit haben, den Einschalter zu finden am Gerät. Und für die ist aber der Chromebook eine Offenbarung. Und wahrscheinlich das Einzige, was sie groß benutzen können, ohne dass sie jeden Tag ein Bekannter oder Verwandter anfragen. Du, wie geht denn das? Du, ich habe Probleme. Funktioniert das? Naja. Gut. Ein paar Kritikpunkte gibt's bei der Umstellung ja auf die neuen Apps mit dem Material Design schon. Ja, das sind meistens designtechnische Sachen. Also wenn ich mal wieder angucke, die Leute sind halt Gewohnheitstiere, auch da, das schlägt wieder in dieselbe Kerbe rein, ja, wie das mit dem Chromebooks. Die Menschen sind Gewohnheitstiere, ja, das ist nicht böse gemeint, das ist so, ich bin auch so einer, ja, aber nicht im technischen Bereich. Aber gerade da sind die Leute eben so, wenn die sich mal an was gewöhnt haben und müssen sich dann umstellen, das ist unglaublich. Ich habe das letzte Woche gerade wieder gesehen bei jemand, der die neue Gmail-App bekommen hat, ja. Also da, wenn ich noch Gmail benutzen würde, da hätte ich mich gefreut wie ein Schneekönig, weil die optisch toll ist, das Material Design einfach super und die ganze, also das sagen ja auch alle, die pressen alle, ja, Wahnsinn, sind begeistert. Jetzt soll ich nur sagen, was die Person gesagt hat. Die hat Gmail runtergeladen und dann war die Person entsetzt. Entsetzt. Sie hat nichts mehr gefunden. Ja, die Attachment ließen sich nicht öffnen. Aus Zufall hat man wollte mir was zeigen. Ja, der Mensch und dann angezeigt. Ja und ja aus Zufall konnte sie mir dann eben das anzeigen. Aber Aus Absicht hat sie das nicht geschafft, ja. Und also technisch versiert kann man da schon sagen, ja, definitiv, ja, ist nicht die Oma oder so. Und das Problem ist eben, dass auch wenn eine App dann viel einfacher zu bedienen ist, wie es oft heißt, bei Apps, die umgestellt werden ins Material Design und die Presse sagt dann, ja, oh, Wahnsinn, viel besser zu bedienen als vorher. Ja, aber anders zu bedienen als vorher. Und das ist der Grund. Da muss man sich umstellen und das schmeckt vielen Leuten so gar nicht. Da hat man eine Blockade sogar. Manche Leute weigern sich dann sogar, sich umstellen zu wollen. Ja, ich sag nur, klassische Ansicht von Windows. Ja, immer ist es so, dass am liebsten die Einstellungen bei Windows genommen wird, die man auch vorhatte, damit es ja nicht anders aussieht, schon alles anders. Die Kacheloberfläche beispielsweise. Sagen wir doch mal ehrlich, so schlecht war die doch gar nicht. Wie sich die Leute aufgeregt haben, weil der Start-Button nicht da ist. Sogar so, dass Microsoft zurückrudern musste und jetzt kommt wieder ein Start-Button. So funktionieren die Leute. Und das ist nämlich jetzt ein Riesenproblem. Das habe ich erkannt, nachdem die Person verzweifelt ist an dem neuen Gmail. Das darf doch nicht wahr sein. Ja? So kann die beste App auf einmal nach hinten losgehen. Aber es gibt noch was anderes. Und zwar bei mir die neue Google Maps App. Ja? Habe ich mich auch gefreut. Super tolles Icon, richtig sexy. Ja? Optisch schön. Ich liebe das Material Design. Ja? Aber diese App muss funktionieren. Und das ist genau das Problem. Ich habe jetzt KitKat 4.4.2 und ich habe Abstürze am laufenden Band, wenn ich auf der Map-App, auf Google Maps, also wie sagt man, ja, rumwandere so, ja, zack, zack, zack, und Touchscreen, wupp, wupp, wupp, gehe also dort hin zum bestimmten Punkt und zack, Absturz. Ja. Oder beim Vergrößern, Verkleinern, ja, das mache ich ein paar Mal. Ich kann mir sicher sein, dass es nach kurzer Zeit, also was weiß ich, 4, 5 Mal, ja, Karte verschoben, reinzoomen, Absturz. Und dann habe ich sogar schon so gehabt, App gestartet, und noch bevor die Karte angezeigt wird, Absturz. Und das hat auch überhaupt nicht mehr funktioniert. Also da hatte ich dann Absturz permanent. Da musste ich die Daten löschen. Ja, also Cache und Daten von Google Maps. Jetzt kann ich das starten, dann stürzt aber alle paar Minuten ab. Also nicht mehr zu benutzen. Ich kann die Google Maps App nicht mehr benutzen. Ich habe mit mir dann drum recherchiert, es hatten auch noch mehr Leute das Problem, aber ich befürchte, dass die Anzahl an Leuten, die das Problem hat, nicht groß genug ist, dass Google aktiv was machen wird. Jedenfalls schnell was machen wird. Ich hoffe natürlich, dass Bugfixes gibt im nächsten Update, damit das Maps bei mir wieder funktioniert. Ansonsten kann ich Maps nicht mehr benutzen. Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich ja von Maps umgestiegen bin auf USM-End, weil ansonsten wäre jetzt alles im Argen. Kein Navigationsgerät mehr, könnte keine Maps mehr aufrufen, nix mehr. Und das ist eigentlich nicht akzeptabel. Da muss Google wirklich schauen, dass sie da mehr Qualitätsprüfung macht, bevor sie so eine App, so eine wichtige App veröffentlicht. Ja, wenn das jetzt irgendeine super Zusatz-App ist, dann ist es nicht ganz so schlimm. Aber das ist eine der wichtigsten Apps für viele Leute überhaupt, eine der wichtigsten Apps überhaupt. Die muss funktionieren. Die darf nicht einfach den Dienst einstellen. Das ist eine Katastrophe für viele. Ja? Also da muss ich schon sagen, heftig, heftig, und ich hoffe, dass es ganz, ganz schnell gelöst wird, das Problem. Viele Möglichkeiten, das zu melden. Ja gut, ich habe ein Send Feedback. Bei Send Feedback habe ich das hingeschickt. Es geht nur in der App. Das heißt, in dem Moment, wo es abstürzt, kann ich aber kein Feedback senden, weil dort keine Schaltfläche gibt. Send Feedback, sondern gibt es nur okay, weil die App nämlich komplett abgestürzt ist. Die macht sich auch zu im Hintergrund und die ist weg. Ja, also ist äußerst schlecht, äußerst schlecht. Naja. Gut, hoffen wir, dass ihr die Probleme nicht so habt. Würde mich aber mal interessieren, läuft bei euch die neue Google Maps App? Ich spreche von der Version 9.0.0. Ja, das ist die momentan die neueste Maps-Version mit dem Material Design. Und habt ihr da auch Probleme? Oder bin ich mal wieder einer von den ja, ganz wenigen, die sich mit diesem Problem rühmen dürfen? Ja. Ha! Naja. Übrigens, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe ja die Google Play Services in Verdacht, weil die nämlich auch regelmäßig abstürzen. Ja. Was heißt regelmäßig? Na, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen unfair, aber von Zeit zu Zeit sehe ich mal die Meldung am Schirm, dass die Google Play Services eben abgestürzt sind. Vor allem, wenn ich den, wenn ich den Standard Launcher benutze hier, das ist ganz komisch, ja, dann stürzen die ab. Und ich habe ja das in Vermutung, in Verdacht, dass das auch dafür verantwortlich ist, dass in den letzten paar Wochen mein Tablet manchmal einfach abstürzt und rebootet. Und dann natürlich das Passwort haben will für die Entschlüsselung von der Partition. Ja. Also, da bin ich aber auch entsetzt. Verlässlich ist jetzt was anderes. Momentan ist es, ja, hänge ich da ganz schön in der Luft damit. Muss also quasi permanent schauen, ob das, das noch funktioniert. Und gerade am Samstag war ich unterwegs, dann ist mir das sogar zweimal innerhalb von 1,5 Stunden abgestürzt. Ja, also das ist nicht gut. Im Prinzip ist das Gerät nicht mehr zuverlässig. Seit einigen Wochen und möglicherweise hängt das auch mit den Updates zusammen. Und ich befürchte, dass es auch mit den Google Play Service Updates zusammenhängt. Also schlimm, schlimm, schlimm. Ich beobachte das weiterhin. Viel tun werde ich wohl nicht können. Ja, da habe ich eigentlich schon alles ausgeschöpft, was geht. Tja, bin ich auf die Gnade von Google angewiesen, dass das bald behoben wird. Humble Bundle hat offenbar keine Lust mehr auf die Gnade von Google angewiesen zu sein. Die App für Humble Bundle, die übrigens sehr, sehr gut war, ist verschwunden aus dem Play Store. Wer sie installiert hat, kann sie noch benutzen, solange bis Humble Bundle bekannt gibt, die überarbeitete Fassung der App. Die wird es dann nur noch von der Webseite geben, direkt zum Installieren und nicht mehr über den Play Store. Nicht mehr über Google Play. Die Hintergründe bleiben zwar ein bisschen im Dunkeln, angeführt werden die vielen Verbesserungen, die es bald geben wird und die offenbar dann auch nicht mehr ganz vielleicht vereinbar sind mit Google. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wohin das führen wird, nämlich dahin, dass man in dieser App Humble Bundles kaufen kann. Und das wäre ja ein Verstoß gegen die Market-Richtlinien, gegen die Google Play-Richtlinien, weil Markets in Markets dürfen nicht sein. Ja. Und da denke ich, wird eben das Problem liegen. Wie auch immer, glücklicherweise kann man ja mit den Android-Geräten diese Side-Installs ja machen. Das ist ja kein Thema. Wer damit Probleme hat, in die Einstellungen gehen, auf von unbekannten Quellen installieren, anklicken und dann kann man eben, wenn's die gibt, noch gibt's den nicht den neuen die neue Humble Bundle App, kann man die direkt von der Webseite humblebundle.com herunterladen, installieren. Ja, so schnell geht das. Ja, erst war ja die Humble Bundle App tatsächlich nur von der Firma zu beziehen, dann kam sie in den Play Store und jetzt geht sie wieder weg. Ist übrigens schon raus, ja, der Blog-Eintrag sagt demnächst, das war vor 4 Tagen und ich habe jetzt nochmal geguckt, ist schon draußen. Ja, ich hoffe, dass die genauso gut ist wie die alte App. Wenn Zusatzfunktionen kommen, wie zum Beispiel das Kaufen von Humble Bundles, da habe ich nichts dagegen. Das würde ich auch gerne nutzen. Übrigens als Tipp, es gibt momentan vor allem für Windows-User auch ein Humble Bundle Jumbo. Ja, und da sind wirklich ein paar geniale Spiele drin, wie zum Beispiel das Saints Row 4. Ja. Der Roboto-Font kommt zu Chrome. Also Chrome OS, ja. Und zwar, bisher war Roboto-Font ja bei Android sehr beliebt. Ja, das Standard-Font. Und der sieht auch richtig genial aus. Ich finde es richtig schön. Und jetzt gibt's denn eben auch für Chrome OS. Das heißt, in die Chromebooks und Chrome Boxes wird der Roboto-Font bald eingespielt werden. Und damit soll der Noto Sans UI-Font in Chrome OS ersetzt werden, was meiner Meinung nach auch sehr kurios ist, denn Noto wurde noch vor kurzem als universelle Lösung für Fonts überhaupt verkauft. Ich habe mir sogar hier den auf Linux installiert. Ich finde den auch sehr schön, den Noto-Font. Ja. Aber der wird jetzt eben ersetzt durch den Roboto. Und das ist verwunderlich. Das ist ja ein richtiger Umschwung. Ja, zuerst das Noto, das war auch geplant, dass es in alle Sprachen der Welt verfügbar sein soll. Und jetzt wird umgeswitcht eben auf wieder einen anderen Font. Das ist sicherlich eine kurzfristige Entscheidung, die aber wohl auch durchdacht sein muss. Denn sowas macht man normalerweise nicht ganz leichtfertig. Also ich habe das mal verlinkt, ihr könnt da mal auch lesen darüber, was ihr dazu meint. Sicherlich ist das eine interessante Geschichte. Ja. Damals gab es ja auch schon 2011 die Diskussion, warum wird der Droid-Font von Roboto ersetzt, aber damals war es auch offensichtlich, dass hier etwas verbessert werden muss, aber jetzt hier den aktuellen Noto-Font anzugehen, wow, puh, naja, da merkt man doch, dass einige Teams zusammengefallen sind jetzt, also zusammengeschlossen sind, und jetzt wird hier wohl ja, groß Reine machen betrieben, und hier hat wohl der Roboto-Font die Nase vorn, ist aber, wie gesagt, auch sehr, sehr schön, finde ich. Fand aber Noto auch nicht schlecht. Ja, Android wächst wieder. Ja, vor 2 Wochen habe ich ja gesagt, möglicherweise ist Android jetzt bald auf dem Zenit und es geht wieder abwärts. Ja, und es wird auch, ich kann es immer nur wieder sagen, wird auch passieren, aber im Moment steigt Android wieder stark und das trotzdem, dass ja gerade erstmal die neuen iPhones gekommen sind, da hat man eigentlich erwartet, dass die zumindest mal kurzfristigen Auswirkungen deutlicher sind, aber immerhin 73,9% des europäischen Marktes, ja, bleiben fest in Android-Hand und iOS ist mit 15,4% schon abgeschlagen. Ja. Windows mit 9,2% muss ich sagen, doch relativ stark vertreten. Ja. 9,2% in Europa, da hat sich Microsoft gut geschlagen. Davon können sie in den USA und weltweit nur träumen. Ja. Aber eins hat man auch, muss man auch sehen, hier im September, ja, also bis September wurden hier die Zahlen mit eingerechnet und da konnte man sehen, dass in den USA Windows Phone von 4,6% auf 4,3% gefallen ist, dass iOS von 35,9% auf 32,6% gefallen ist. 1% auf 0,6% BlackBerry, die können einem schon fast leid tun. Die können einem leid tun, sorry. Bald wird es wahrscheinlich heißen, was ist BlackBerry? Und Android hat es als einziges geschafft, zuzulegen. Nämlich von 57,3% auf 61,8% in den USA. Wahnsinn. Übrigens in Europa gibt es Unterschiede, ja. Beispielsweise in Großbritannien schreibt hier Android Pitt hat Android 58,2%, oh, so wenig, 31% iOS und Windows 9,6%. Während in Deutschland, ja, hier ausdrücklich genannt, Wahnsinn, 79,2% des Marktes fest in Android-Hand liegt, ja, und auch hier gesteigert von 77,9% und iOS ganze 11,8%. Immerhin, ja, auch gestiegen von 10,7%. Ja. Also es ist schon heftig. Windows Phone verliert von 8,5% auf jetzt 7,1% in Deutschland. So extrem ist das ja der Hammer. Wirklich der Hammer. Ja, also gute Nachrichten für Android Fans und vor allem für die für Google. Ja, die werden sich da sehr, sehr drüber freuen. Google ist ja nicht müde, hier neue Updates zu bringen. Ich habe ja schon gesagt, mit den ganzen Material Design Apps oder Design Updates, ja, nicht nur Freude kommt da auf. Die wenigsten werden vielleicht ein Problem damit haben mit dem Update vom Keyboard, denn immerhin, die Schaltflächen sind auch an der gleichen Stelle oder fast an der gleichen Stelle. Aber es ist jetzt auch schön an das Material Design angepasst. Übrigens kann das jeder nutzen. Ich glaube ab 4.2, wenn ich das richtig weiß. Nein, Entschuldigung, 4.4 braucht man schon dafür. Ja, 4.4 und später, aber eben nicht nur die Lollipop-Nutzer. Das Original Google Keyboard jetzt in dem neuen Design, ja, sieht ein bisschen wie Flexi aus, muss ich ganz klar sagen, ja, aber ja, schön. Für mich interessant, weil es für die Tablet-Version offenbar immer noch keine Thumb-Keyboard-Funktion gibt. Wie ich da tippen soll mit dem Tablet, ist mir also vollkommen unverständlich. Kann man vergessen. Und deswegen bleibe ich bei SwiftKey. Dennoch ist das Design äußerst schön. Leider kostet bei SwiftKey dieses Design extra Kohle. Finde ich gar nicht so gut. Ja, naja, okay. Ja, wer übrigens Schwierigkeiten hat und einfach kein Update angezeigt bekommt, so wie ich, für das Google Play Keyboard, der kann sich helfen, indem er hier den Link in den Shownotes hier anklickt, ja, ancast.net, cast.com, da findet ihr die Links und ich habe hier den direkten Link für den Play Store drin. Und wenn ihr dorthin kommt auf der Seite, dann steht dort bei euch wahrscheinlich schon installed, obwohl ihr diese Version noch gar nicht habt. Wenn ihr dann aber draufklickt auf installed, dann könnt ihr das nochmal installieren. Das war bei den Google Keyboards schon immer so bei mir. Und da könnt ihr dann euer Gerät auswählen und dort dann auf install und dann wird quasi euer Google Keyboard geupdatet. Ja. Warum ich nie ein Update direkt im Store sehe bei mir, ich kann es nicht sagen, aber so geht's auch, so ist es schon immer gegangen. Ihr braucht nur den Direktlink, weil wenn ihr sucht in der Web-Oberfläche vom Store oder in der App, findet ihr kein Google Keyboard. Aber wenn ihr einen Direktlink habt, dann geht's. Komisch, ne? Naja, okay. Hauptsache, es funktioniert und dann könnt ihr den Link ja anklicken. Gut, Samsungs Flow fließt hoffentlich auch wirklich. Ja, Samsung hat ja jetzt auf der Samsung Developer Conference SDC genannt einiges vorgestellt. Ich fand das Interessanteste bisher dieses Flow. Das soll nämlich dahingehend arbeiten, dass man quasi nahtlos von verschiedenen Geräten aus auf andere Geräte etwas ja oder benutzen kann, ja, also ihr habt zum Beispiel jetzt ein Tablet, ja, und ein Handy. Jetzt guckt ihr auf dem Handy einen Film und stellt fest, ja, warum soll ich mir denn eigentlich auf dem Mini-Handy angucken, das ist doch Blödsinn. Ich möchte es jetzt gern auf dem Tablet sehen. Und dass das dann quasi nahtlos übergeht, ihr schaltet euer Tablet ein und könnt quasi am Tablet genau dort weiter gucken, wo ihr am Telefon aufgehört hat, aber ohne Unterbrechung, ja, und das zum Beispiel auch, wenn ihr das jetzt weiterführt, auf dem Fernseher bezogen, ihr habt Samsung TV, ihr wollt aber jetzt statt am Tablet das aber auf dem TV sehen, also dann nahtlos überblenden aufs TV und könnt's da sehen, ja, also quasi die Verbindung von den Geräten, und das ist gar nicht mal so selbstverständlich, wie man das eigentlich denkt, im Gegenteil, es ist manchmal so schwierig, Inhalte oder Apps, die ihr auf einem Gerät habt, nahtlos auf das andere zu spielen. Bei manchen ist es sogar unmöglich. Beispielsweise, wenn ihr hier ein Spiel habt auf dem einen Gerät, dann habt ihr hier eure Spielstände. Wenn der Entwickler nicht zum Beispiel Google Play benutzt, dann war's das. Wenn ihr dann das auf dem anderen Gerät spielt, dann müsst ihr dort neu anfangen. Ja? Und damit genau sowas nicht passiert, da gibt es dann eben dieses Samsung Flow. Da hat Samsung aber auch viel zu tun. Samsung stellt leider momentan sehr viele Sachen vor, die einfach nicht vorankommen, wie das Smart Home beispielsweise. Das war zwar auch ein Thema, aber da man sieht ganz klar, es tut sich nichts. Ja, selbst andere Hersteller mittlerweile, selbst Arcos hat im Moment mehr zu bieten als Samsung. Ja, selbst bei Arcos stockt's im Moment. Ja, also einige Sensoren sind nicht verfügbar, die angekündigten gibt's immer noch nicht, die Lichtersteuerung ist noch nicht vorhanden und. Und Samsung tut sich da eben auch schwer. Ja. Bisher ist noch nicht viel Produktives rausgekommen, was man wirklich einsetzen kann. Dazu braucht man eine komplette Lichtersteuerung, Steckdosensteuerung und Haushaltsgerätesteuerung mindestens. Alles andere ist dann eben noch Zusatz. Also sehr enttäuschend und ich hoffe, dass aber dieses Flow etwas schneller vorankommt als jetzt das Smart Home, weil das ist nicht so eine große Mammutaufgabe wie das Smart Home, aber dennoch sehr, sehr wichtig. Eigentlich das, was man vermuten sollte, dass es eigentlich ganz normal ist. Ja. Und das muss endlich gelöst werden, das Problem. Ja. Hoffentlich wird's was. Jo, dann geht es weiter mit, ja, nein, doch, das Google Wallet wird eingestellt. Tatsache, Google stellt den Betrieb von Google Wallet im Internet ein. Was bleibt, ist noch die eigene Bezahlmöglichkeit, das heißt im Play Store beispielsweise und bei Google eben allgemein. Da kann man dieses, was man eben heute als Google Wallet bezeichnet, noch weiter benutzen. Ja. Und auch bei Geschäften oder in Geschäften, die das NFC benutzen für Bezahlen, also für zum Bezahlen, ja, dürfte bei uns sehr interessant sein. Da bleibt eben diese Möglichkeit über Google Wallet auch noch bestehen. Was wegfällt, ist eben dieses sogenannte Digital Payments. Beispielsweise konnte man bei Humble Bundle bezahlen mit dem Google Play, mit Google Wallet. Das wird dann nicht mehr gehen. Im März 2015 wird es soweit sein. Da ist dann rum damit. Und damit ist das, sag ich schon mal, Projekt Google Wallet gestorben. Leider. Die Konkurrenz sollte ja eigentlich mal eine Konkurrenz zu PayPal sein. Das kann man jetzt wohl getrost abhaken. Selbst wenn es weiterhin mit NFC-Bezahlungen zusammenarbeitet, ist das einfach nicht mehr ein Bezahldienst, ein universeller, den man eben gewollt hatte, ja, oder auch nicht, je nachdem, schade. Weil Alternativen werden dann eben nur PayPal sein. Oder direkt die Eingabe der Kreditkartennummern. Schade. Äußerst schade. Ich habe jedenfalls Google Wallet mehr vertraut als PayPal. Gut, dann komme ich mal zur Community. Der Markus hat geschrieben, wegen der Pebble, die ich angesprochen habe, die ich übrigens auch bekommen habe. Ja, ich habe deswegen jetzt nichts großen Thema draus gemacht, weil die Pebble gibt's ja schon sehr, sehr lange. Ich bin soweit zufrieden. Ich will Notifications haben. Das Teil läuft jetzt seit Dienstag. Seit Dienstag läuft es, ohne dass ich auflade oder aufladen musste. Und das ist auch schon... die ist auch schon sehr stark benutzt worden, ist ja immer aktiv. Die Apps sind wie vermutet schön einfach gehalten, so wie das sein soll für eine Armbanduhr, wobei ich die kaum am Arm trage. Mein Zweck war halt der, ein Tablet, und ich möchte eben die Notifications wo haben, auf einem Gerät, wo ich nicht ständig den Rucksack aufmachen muss, wenn es piepst. Und das ist ja bei mir permanenter Fall. So kann ich dann einmal gucken und kann dann entscheiden, ob ich es rausholen muss oder nicht, oder ob das Teil noch, ob das noch Zeit hat, vielleicht für nächste halbe Stunde, bis ich mal hinsetze irgendwo. Also, na gut. Und die Akkulaufzeit war eben auch ein Problem. Ich kaufe mir doch keine Uhr, die ich jeden Tag laden muss. Was soll denn das? Regt mich schon auf, dass ich jetzt mein Tablet alle 3 Tage laden muss. Früher mit dem Handy, alle jeden Tag das Handy laden. Das ist schon ziemlich heftig, aber das ist immer ein Handy. Wenn ich jetzt auch noch an die Armbanduhr denken muss, um Himmels Willen. Ja, das geht gar nicht. Und das war eben auch eine Sache. Android Wear ist für mich nur klickibunti. Und deswegen fiel die Auswahl direkt auf die Pebble. Auch wenn der Preis von den Android Wear Smartwatches sich mittlerweile so weit angenähert haben, dass sie kaum noch teurer sind als die Pebble. Denn leider sind die $99 für die Pebble bei uns nicht real. Die sind, das ist bei uns 129 €. Bumm. Zack. Ja. Tja, so ist das halt. Gut, also zufrieden. Schönes Katzen-Watchface habe ich drauf. So muss es sein. Ja, das Verkaufsargument schlechthin. Ich will eine Katze auf meinem Watchface. Und auf jeden Fall hat der Markus mir noch vorgeschlagen, den Pebble Notifier, den er auch benutzt. Markus hat übrigens auch eine Pebble. Den hatte ich mir auch schon mal angeguckt. Der ist auch durchaus eine Erwähnung wert von Data's Moon Chaser, nennt sich der Entwickler. Ist auf jeden Fall schön und erfüllt auch alle Zwecke. Ich selbst habe ihn jetzt noch nicht probiert, weil der Pebble Notifier steht auch offiziell im Text, wird nicht mehr supported, wird auch nicht mehr gewartet. Ja, wegen rechtlichen Problemen offenbar mit Pebble oder Entwicklungsproblemen, ja, wird hier genannt. Deswegen habe ich mich entschlossen, eben für die letzte App der Woche, ja, diesen das Pebble Notification Center hat sich das, glaube, oder Notification Center for Pebble, ja. Das macht im Prinzip das Gleiche. Hat übrigens jetzt auch ein großes Update erfahren noch. Es ist jetzt sogar möglich, direkt Reply auszuwählen oder Nachrichten zu löschen, ja, über den Notification Center. Da werde ich nächste Woche nochmal etwas ins Detail gehen. Ja. Momentan ist jetzt, also jetzt ist wirklich schon die Zeit rum, aber wir sind ja auch schon bei den Community News. Wie gesagt, nächste Woche werde ich mich ausführlich nochmal beschäftigen mit dem Update. Aber ich wollte es auf jeden Fall erwähnt haben, hier der Pebble Notifier empfohlen von Markus. Das ist Prädikat, ne? Das muss man so einfüllen. Prädikat empfohlen von Markus, ja, genau. Ja, Bluetooth Stereo Headsets und Adapter. Da hatte ich ja auch letzten Uncast was darüber geschrieben. Der Matt Spike hat mir dazu eingesendet. Hab das Sony Ericsson MW600 Hi-Fi Bluetooth Stereo Headset. Kann dieses auch nur empfehlen. Laufzeit beim Streaming sind 6 bis 8 Stunden. Das ist ziemlich viel. Dazu noch UKW-Radio. Was will man mehr? Auch hier kann man jeden beliebigen Kopfhörer oder die Stereoanlage anschließen. Wer nicht auf Akkubetrieb angewiesen ist, den empfehle ich den Logitech Wireless Music Adapter. So einen habe ich an meine Anlage zum Streamen angeschlossen und der läuft einwandfrei. Ja, genau darum ging es ja auch hier, dass man so ein kleines, so mit diesem Streaming-Teil quasi 2 Fliegen an der Klappe schlagen kann und das auch an die Stereoanlage anschließen kann. Also mit diesem Sony Ericsson MW600 Hi-Fi Bluetooth Stereo Headset geht das auch. Natürlich dieser Logitech Wireless Music Adapter, den hatte ich auch im Auge für die Stereoanlage. Allerdings habe ich ja dann, wie gesagt, durch das Headset eben die Möglichkeit, beide Möglichkeiten, und dann ist das natürlich obsolet geworden für mich. Auch wenn der wirklich sehr, sehr gut ist, da hat man schon sehr viel Positives drüber gehört. Und ja, optimal. Danke, Matt Spike, für diesen Hinweis. Jo, und der Ewald hat mir noch per Private Posting was geschickt. Das habe ich dann nochmal hier public gepostet, weil das ein Bild war, das auch offiziell verfügbar ist im Internet. History of Android. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Wann ist Android entstanden und wie hat es sich entwickelt? Es ist zwar nicht alles 100% korrekt, was da drin steht, aber so grob kann man es sagen, stimmt's, von daher ist es kein Problem. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine Sache wert hier. Gut. Dann komme ich zur App der Woche. Was Seltsames, ja. Goblin's Trilogy. Ganz genau. Was ist daran denn seltsam? Ha. Wer C64 oder einen alten PC noch hatte, das Ding lief sogar, glaube ich, noch auf EGA-Grafik, der kann sich vielleicht noch an die Goblins Reihe erinnern. Goblins 1, 2 und 3. Die erschienen nacheinander von 1991 bis 1993 auf dem PC. Und also was hat das Spiel mich für Tränen lachen lassen? Ja, verrückt. Aus heutiger Sicht, also damals war das wirklich einmalig dieser Witz in dem Spiel, ja. Sowas kannte man da höchstens noch von Monkey Island. Aber das war richtig genial gemacht. Und ich weiß noch, ich habe da, das habe ich auf der Sternwarte mal gespielt. Da war gerade nichts los, ja. Muss da, ja, manchmal sind halt Wolken vor den am Himmel, ja. Und das Radioteleskop gab es damals noch nicht. Und ja, dann tut man sich mal die Zeit, bis der Himmel klar wird, auch mal mit einem Spielchen da versüßen, ja. Und das lief dort auf dem PC auch ganz gut. Und wir haben so gelacht. Lachkrämpfe auf der Sternwarte dank Goblins. Man hat's das schon mal gegeben, ja. Auf jeden Fall gibt's das jetzt in dieser Fassung, ja, für Android. Und zwar wird dazu die Scum VM benutzt. Die ist aber hier offenbar integriert mit drin. Man muss sie also nicht nachinstallieren oder so. Es ist der Original-Soundtrack dabei. Funktioniert alles wunderbar. Ich meine, klar, dieses Gefühl des Goblins wieder aus seinem Android zu haben, ist unersetzlich. Ja, das ist genial. Ja. Auch wenn man, wie immer, ja, bei solchen Spielen oftmals sich da noch positiver erinnert, als dann das Spiel vielleicht wirklich war. Ja, ja, also die Lachkrämpfe blieben aus. Man ist halt doch heute sehr viel gewohnt, ja. Aber natürlich ist es fantastisch, dass man für sage und schreibe 2,69 € drei solche Games bekommt, die wirklich ja für Retro-Fans unersetzlich sind. Auch wenn als Kritikpunkt ganz klar die Steuerung zu nennen ist. Also die Steuerung hätte deutlich besser umgesetzt werden können. Meiner Meinung nach liegt da das Problem der Scum VM. Man hätte da mehr rausholen können. Also intuitiv ist was ganz anderes. Ja, und es ist auch nicht im Entferntesten das, was man von einem Touchscreen-Gerät erwartet eigentlich. Aber es ist spielbar. Wenn auch die ganz komische Steuerung für sehr viel Frustration sorgt. Am Anfang ist es wirklich eine Katastrophe. Wenn man da ein bisschen spielt, geht's. Übrigens sind die Rätsel bei Goblins anders heutzutage. Ja, wenn da jemand ein Spiel kauft, kriegt man eine Eingewöhnungsphase zugestanden im Spiel. Ja, das heißt, es fängt langsam an, ja, und wird dann halt immer schwieriger. Aber bei Goblins wird man wirklich ins kalte Wasser geschubst. Da geht's gleich richtig zur Sache und da muss man mehr oder minder logische Rätsel gleich von Anfang an schaffen, ja. Das ist schon ziemlich heftig. Also das ist man gar nicht mehr gewohnt heutzutage, dass es gleich so zur Sache geht. Und wie gesagt, die Steuerung tut dann natürlich noch ein Übriges dazu. Dennoch, trotz allen Kritikpunkten, ja, muss ich sagen, für das Geld kaufen Goblins ist einfach fantastisch. Das Retro-Feeling kommt auf jeden Fall auf. Die Lachkrämpfe weiß ich noch nicht. Ich muss mal gucken, wie es dann bei Goblins 2 und 3 aussieht, ja. Aber auf jeden Fall fantastisch, ja. Wieder mal ein schönes Spiel dank Scum VM. Damit sind wir am Ende vom Uncast für heute. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder Kritik loswerden wollt, Kommentare, nur her damit! Uncast Google Plus, da findet ihr die Uncast Community oder schickt es mir per Mail rio@thenetcasts.com, rio@thenetcasts.com, RYO. Die ganzen Links und Informationen, diesmal ja besonders wichtig, unter anderem für das Google Keyboard, ja, findet ihr unter uncast.thenetcasts.com. Bitte denkt dran, immer die Mehrzahl verwenden, thenetcasts.com, ja, das wisst ihr ja schon. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.